Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Feste. 1. Wie können Feste klassifiziert werden? Unterschieden werden kirchliche Feste, Nationalfeiertage, familiäre Feste und Schulfeiern. Zu den kirchlichen Festen zählen Ostern, Pfingsten, Allerheiligen, Weihnachten und Taufen. Nationalfeiertage sind staatliche Feste, an denen das Land besonderer historischer Ereignisse gedenkt. So feiern wir am 15. März den Freiheitskampf von 1848-1849. Geburts- und Namenstag sowie Hochzeitstag oder Verlobung sind Feste für die Familie. Schließlich haben Gymnasiasten typische Schulfeiern, wie zum Beispiel Schuljahrseröffnung, Schuljahresabschlussfeier oder Bandweihe. Die Bandweihe ist ein einmaliges Ereignis im Leben der Absolventen. Meine werde ich noch lange in Erinnerung behalten. 2. Wie verläuft eine Hochzeitsfeier in Ungarn? Nach der amtlichen Trauung auf dem Standesamt, wo es feierlich zugeht, kann die Party für das frisch verheiratete Paar und die eingeladenen Gäste steigen. Organisiert wird das Ganze vom Brautführer in einem Restaurant mit einem nicht so bescheidenen Fünfgänge-Menü. Häufig wird eine Band engagiert, die für gute Stimmung sorgt. Nach dem Abendessen wird getanzt, gefeiert und getrunken. Um Mitternacht folgt die Mitternachtstanz, danach darf das Paar die Geschenke auspacken. Keine Überraschung natürlich, denn es war vorab abgesprochen, wer was ihnen schenkt, damit ihre ersten Schritte im gemeinsamen neuen Leben erleichtert werden. Ein paar Tage später fährt das Ehepaar auf eine Hochzeitsreise und genießt die Flitterwochen, bevor der Alltag beginnen kann. 3. Was für ein Fest ist Allerheiligen? Wir haben viele religiöse Feiertage in Ungarn. Allerheiligen ist ein katholischer Feiertag, der immer am 1. November begangen wird. Man denkt an die Toten. Familienmitglieder treffen sich im Elternhaus. Dort kommen mehrere Generationen zusammen. Man fährt dann an das Grab der Verwandten auf dem Friedhof. Man besucht zuerst die Gräber von Freunden und ferner Verwandten. Dann stellt man sich an das eigene Familiengrab. Es ist dann schon sehr kalt und dunkel auf dem Friedhof. Die vielen Kerzen, die auf den Gräbern leuchten, machen aber den Friedhofbesuch besinnlich. Am Abend gibt es noch einen Gottesdienst, auf dem jeder seiner verstorbenen Verwandten gedenkt. 4. Welche typischen Neujahrsversprechen kennen Sie? Zu den häufigsten Vorsätzen gehören mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport treiben und endlich abnehmen. Diese kann aber nicht jeder schaffen. Da wäre noch Sparen als typisches Neujahrsversprechen. Man stoppt zum Beispiel die Stromverschwendung, indem man auf Standby-Funktion bei Elektrogeräten verzichtet und sie komplett ausschaltet. Oder dass man statt Mineralwasser Leitungswasser trinkt, was dann weniger Plastik, also weniger Müll bedeutet. Man kann das Neujahr auch umweltbewusster starten, weniger Fleisch und tierische Produkte essen und damit einen persönlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Zu den guten Vorsätzen gehört auch, dass man mehr Zeit seiner Familie und seinen Freunden widmet. 5. Was sind die Nationalfeiertage Ihres Landes? Am 15. März wird die Bürgerrevolution und Freiheitskampf 1848-49 gefeiert. Die Nationalflagge wird gehisst und die Nationalhymne wird gesungen. Überall gibt es Gedenkveranstaltungen, Versammlungen und Reden, die von Politikern gehalten werden. Der 1. Mai ist der internationale Tag der Arbeit, der auch in Ungarn ein Arbeits- bzw. schulfreier Tag ist. Der 20. August ist der Tag der Staatsgründung Ungarns. Da wird Sankt Stefan, der erste ungarische König, gefeiert. Schaulustigen bietet das traditionelle Feuerwerk in größeren Städten Unterhaltung. Der 6. Oktober ist ein Nationaltrauertag. Man gedenkt der 13 Märtyrer von Orod, die im Jahre 1849 an diesem Tag hingerichtet worden sind.